SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Aber das ist halt so und es freut uns natürlich, weil wir haben wirklich jede Woche fantastische neue Sounds. Also hoffe ich doch ganz stark. Heute habe ich das zusammengefasst als Rockets und ein Dreamcatcher Rockets, die neue Scheibe von Sébastien Léger aus Frankreich angefangen oder richtig bekannt worden, so 2004, 2005 mit dieser ganzen Elektro-House-Bewegung. Und heute hat er sich recht gut im Underground etabliert. Etabliert. So heisst es richtig. Ich denke, es ist allerhöchste Zeit für neue Musik. Die bekommst du auch noch vom. Jetzt ist aber nicht mehr gut. Vom Edu Imbernon meine ich natürlich und vom Tom Novi. Tom Novi goes underground. Lass dich überraschen. Jetzt geht's an. Viel Spaß. Tracks im Label, nämlich Get Physical von You and Me. Heisst also, der Belong, der ist gerade diese Woche rausgekommen. Zum Altbekannten, nämlich zu Fressel, gehen wir jetzt und zwar zu Powerplay. So heisst sein neuer Track und gleichzeitig ist der Titeltrack von seiner neuen EP. Die kommt raus auf Manuel in 2 oder 3 Wochen. Du weißt, Playlisten bekommst du auch jederzeit zum Nachlesen auf srf.ch/mentalx. We'll be right back. the gifted ones. von Essential. Der Franzose hat Sebastien Léger meldet sich zurück mit einer wirklich irrsinnigen EP auf dem Lee Burge, seinem Label All Day I Dream Rockets. Und das ist ein Track von der Rockets EP, nämlich Rocket to Lease a Little Cloud. Absolut massiv. So ein klassischer Hörnenkapaleo Sound. War wunderbar, denn auch, dass genau der Track von seinem DJ-Kollegen Sebastian Busto ist, auf dem Hörnenkapaleo aus dem Label Sattbeat rausgekommen ist und heisst der Chimera. zum zweiten Mal heute oben mit dabei. Der Davi, gebürtiger Armenier und zurzeit super erfolgreich in den USA. Eben genau der Davi hat ein Label gegründet schon. Vor einem guten halben Jahr hat Delusit, oder? Die Leist, ich bin mir so nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, dort auf dem Label bringt er vorwiegend natürlich seine eigenen Sachen raus. Aber bietet sein Label auch als Plattform an für frische, junge Künstler. Allerdings genau bei diesem Release hat er ausnahmsweise mal einen etablierten genommen, nämlich MOS. Das ist Papillon. Thank you. Massive. Ein Tune. Paul Thomas ist das mit Lonax auf Ultraviolet Music. We'll be right back. ist SRF Virus. Ich bin der Mental X. Hast du gerade jetzt eingeschaltet? Herzlich willkommen. Wir reisen jetzt noch die nächsten 2 Stunden zusammen in das Wochenende mit fantastischen Sounds von Sébastien Léger. Dann gibt es weiter noch die neue Scheibe von Tom Nobi. Richtig, richtig cool. Naja, gut, vielleicht hat er jetzt endlich seine Profilneurosen überstanden, aber das ist ein ganz anderes Thema. Er hat eine fantastische Scheibe produziert und die hörst du so in einer guten halben Stunde. Das hier kommt vom Julian and Nate Crystal Storm, heisst auf Balkan Connections.

heutige Episode Mental X Electronic. Und da haben wir genauso einen absoluten Durchstarter aus Argentinien, IAMP, sind das mit der brandneuen Scheibe Kuba. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, Playlisten und die heutige Sendung natürlich auch als dreistündiger Podcast zum Gratis-Downloaden findest du auf srf.ch/mentalx. Den Podcast bekommst du natürlich auch dann so ab der 11 gratis auf iTunes oder auch auf der SRF Virus App. 3 Stunden Sound von unterwegs. Juhu! Yeah. Novi. Der Tom Novi, der jahrzehntelang eigentlich nichts gemacht hat, als zum Beispiel in der Techno-Magazine, in der Rave-Line auf DJ-Kollegen aufzuhaken. Schwierige Person, aber er hat wirklich fantastische Scheiben produziert. Und genau die präsentiere ich dir jetzt sozusagen als imaginäres Friedensangebot. Der Tom Novi, das ist ein Dreamcatcher und das ist auch brandneu.

Track hier vom Golan Socher als Essential Tune vorgestellt hat. Sprich, einer von diesen Top-Tracks von der Woche. Kein Wunder, nehmen wir auch heute nochmal in Rotation, sprich, auf meine Playliste. Wirklich unwirkliche Scheiben. Der Golan Socher, bestens bekannt natürlich mit seinem Co-Produzenten Camilo Sinclair Mente. Und das hier, das ist die neue Scheibe vom Golan Socher. Hintergrundinfos findest du auf srf.ch/mentlix, gerade nach der Sendung, Playliste und natürlich die heutige Show als Podcast zum Downloaden. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Naja, okay. Zumindest ein Wohnsinn in Griechenland, genau gesagt in Patras. Und ich mag mich erinnern, als ob es gestern war. 2004 habe ich dir zum ersten Mal hier in der Sendung eine Scheibe von Tusk gestellt. Ich glaube, es könnte die Ion gewesen sein. Und schon dort hat sich abgezeichnet, dass er eines von den ganz grossen europäischen Progressive- und Techno-Produzenten wird sein. Und er ist bis heute super erfolgreich. Das sind die aktuelle Scheibe zum zweiten Mal mit dabei. Tusk mit Psycho Bubble. Halloween ist das, und zwar mit dem Mars-Song auf dem spanischen Label, genau, auf Syncopat, und das Ding so unheimlich rockt. Da steckt als Remixer eine richtige Ikone, respektive DJ-Legende dahinter, nämlich der Engländer, der Dave Seaman, einer von den Renaissance-Gründern und so weiter und so fort. Richtig erfolgreicher Typ. Kann sich auch noch irgendwo ein Feature über ihn online, und das findest du auf srf.ch/mentalx. Morgen so bekriegst du natürlich auch Techno in der Schweiz und richtig guten. Der dritte Raum ist wieder einmal in der Schweiz, nicht in Zürich, nicht in Basel, sondern in Aarau, im Club Schlaflos. Was sonst noch so passiert, das erfährst du nach dieser Scheibe hier. Hier in der Schweiz, wo und wie, das erfährst du genau jetzt. SRF Virus Mental X. Club Selection. Der dritte Raum mit Unterstützung von Jesse J und dem Willi P. morgens oben in Aarau. Ja, im Club Schlaflos. Die machen ja im Moment sehr gute Events und vor allem sie haben auch immer sehr, sehr satte Line-Ups. Aber du kannst natürlich auch in Zürich in den Ausgang gehen. Dort haben wir natürlich den Hive Club morgens oben. Wir nämlich dort Magda. Ein Supermarket feiert das ganze Wochenende sein 20-jähriges Bestehen. Amada an DJ, unter anderem der Lee Fandowski, Animal Trainer Marlon und. Das sind wirklich extrem viel. In Basel kannst du natürlich morgens oben ebenfalls in den Ausgang gehen. Dann natürlich ganz klar die erste Adresse an der Stadt in Rhein, nämlich ins Nordstern. Morgens oben mit Tube und Bergo und dem Schweizer Support Kevin. von Wop the Groove oder einfach Definition von Trance Music. Ja, das Genre Trance oder Trance, das hat in den letzten 30 Jahren sehr stark müssen leiden. Und gleichzeitig zu dem Ganzen, sagen wir mal, Pop, Techno und den sehr abgefahrenen im negativen Sinn Eurodance-Geschichten hat sich der Trance im Hintergrund eben doch gehalten, hat sich vermischt stellenweise mit House-Music daraus raus, ist dann sowas wie Progressive House oder Epic House entstanden, aber auch im Techno finde ich nach wie vor sehr melodische Sachen. So, Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung mit dem Thema, wie hat er genannt, Rocket and Dreamcatcher mit Sounds von Sebastian Lego, von Paul Thomas, von EANP und eine wirklich monströse Scheibe vom Münchner, vom Tom Novi, findest du auf srf.ch/mentlex. es gehört in jeder Episode Mentlix hier auf SRF Virus, ein Klassiker. Und der Track, den habe ich zum allerersten Mal gehört, 2007. Das habe ich irgendwo, ich glaube sogar aus dem Lobby gesehen, zusammen mit dem Casey Taylor aus Australien dort aufgelegt. Und dann spielt er da kurz bevor ich übernommen habe, ein Set. Und ich habe gefunden, was zum Teufel ist das? Was für ein Monster? Und ich kann mir vorstellen, 4, 5 am Morgen schon was Koben und Nebel. Alles hat wirklich getobt und gekocht. Kevlar hat das Projekt geheißen. Im Hintergrund steckt natürlich der legendäre DJ Sascha. Und das ist eben wirklich ein Überklassiker. Halt wirklich ein Sascha-esker Track. Das ist Mongoose. We'll be right back. Holden, Dottie und Zane sind das mit Dawn auf dem Elke Kleine, seinem Label Days Like This. Fantastischer Closer und dementsprechend möchte ich mich auch gerade von euch mit dieser Nummer verabschieden. Hintergrundinfos, Playlisten und Podcast von der heutigen dreistündigen Sendung bekommst du in einer guten Stunde. Du gehst auf srf.ch/mentalx. Dort hast du den Download-Button. Du kannst die Sendung natürlich auch auf iTunes gratis downloaden oder streamen auf der SRF Virus App. Das würde mich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder für dich live da im Studio hinter dem Mikrofon, hinter den Turntables und mit dir am ins Wochenende reisen. Und jetzt kommt gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.